Der Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel besteht 20 Jahre im Jahr 2015. Aus diesem Anlass haben wir uns einem musikjournalistischen Thema gewidmet: Lieder mit Sprechstellen. Und wegen der überwältigenden Resonanz. Wäschekörbe, weiße Post. Die NSA hat für den E-Mail-Verkehr ein eigenes Büro eingerichtet. Frenetischer Jubel auf den Straßen. Endlos rote Teppiche. Die Fans säumten die Straßen. Und vor allem, weil wir so viel Spaß damit haben, gibt es jetzt die zweite Auflage der Lieder mit Sprechstellen mit dem integrierten gesprochenen Wort. Und auch die beginnen wir mit einem Schlager, den ihr oft noch im Radio hören könnt. Zwischen 9 und 12, 15 und 18 Uhr und auch 22 bis 24 Uhr. Show Waddy Waddy sind gemeint mit ihrem Hit Three Steps to Heaven. Now there are three steps to heaven. Just listen and you will plainly see. As life travels on and things do go wrong, just follow steps one, two, and three. Step one, you find a girl to love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Well, it sure three steps to heaven seems like three a steps to heaven to me. Before me, three steps to heaven, for heaven, three steps to heaven, very simple. Just follow the rules and you will see that as life travels on and things do go wrong, just follow steps one, two, and three. Now baby, there are three steps to heaven. Now all you gotta do is follow the rules and you will plainly see that as life travels on, things do go wrong. Just follow steps one, two, and three. Step one, you find a girl to love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Well, it sure three steps to heaven seems like three steps to heaven. Just follow steps one, two, and three. Lieder mit Sprechstellen, Marabu Flashback, Show Waddy Waddy, Three Steps to Heaven. Wird Göbel auch in dieser Stunde über seinen Schatten springen müssen? Beim nächsten Beispiel muss ich das allerdings nicht tun. Hier sind die Horrors und Who Can Say? Yeah. I didn't love her anymore. She cried. And when I told her, her kisses were not like before. She cried. And when I told her, another girl had caught my eye. She cried. And then I kissed her, with a kiss that could only mean goodbye. Was für eine Gitarre. Egal was kommt, wir spielen sie aus, die Lieder hier im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, Lieder mit Sprechstellen. Jetzt der von uns hochverehrte Willy DeVille und Loup Garou. Yeah. flashback. In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done. Juanita moved to the city in search of fortune and fame. It didn't take more than a couple of songs. She had won the world's acclaim. Her father back home was astounded. His Juanita Banana a star? He burned down his trees. He moved to the city and he bought himself a guitar. Mit Juanita Banana in Marabu Flashback. Teil 2 Lieder mit Sprechstellen mit Fischer und Göbel. Und auch dieser Flashback steht unter dem Motto: kein Flashback ohne Bowie. Hier ist der Meister mit China Girl. Oh Baby, you shut your mouth. Visions of swastikas in my head. get excited. My little China girl says, oh baby, just you shut your mouth. Bowie, China Girl. Und geschrieben wurde das ja von Iggy Pop. Und in früheren Sendungen haben wir uns ja gerne mal immer an unser gemeinsames Konzerterlebnis erinnert. In den 90er Jahren sind wir mit einem Renault 19, mit meinem damaligen Auto, über die Landstraße nach Halle gefahren. 3 Stunden. Heute reitet man das locker in 1 Stunde. Und dann haben wir live gesehen auf der Insel in Halle Iggy Pop, David Bowie, Ash waren auch dabei. Großes Festival. Jetzt gibt's Iggy Pop zusammen mit den B-52s. Cavalry. Rainy afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. So candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy, candy, baby. Yeah, well, it hurt me real bad. Yeah, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. You're haunting me, I love you so. And

sind viele, viele Monde geschwommen still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen. Und fragst du mich, was mit der Liebe sei? So sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch gewiss, ich weiß schon, was du meinst. Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es dir ein. Hat recht, ist die intellektuelle Welt im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel wieder in Ordnung. Das Gerüst steht. Wieder mit Sprechstellen, passend dazu Element of Crime, schwere Seele. Nie zu stopfen war. An jeder Käse. schwere See, mein Herz. Schwere See, schwere See, mein Herz. Schwere See, mein Herz. Schwere See. Sollte ja schon arg vom Gefühl im Marabu-Flashback-Lieder mit Sprechstellen. Element of Crime, schwere See. Es geht aber noch stärker, es geht noch gefühlvoller im Marabu-Flashback. Die ungekrönten Könige des gesprochenen Wortes in den Songs Lieder mit Sprechstellen sind zweifellos die Gospel- und Soul-Künstler. War es in der letzten Sendung zu diesem Thema Jimmy Helms, Gonna Make You an Offer You Can't Refuse, sind es jetzt die Dells. Mit dem wunderbaren Titel Give Your Baby a Standing Ovation. Haltet euch fest im Sturm der Gefühle. So right now, ladies and gentlemen, it is star time. And we would like to bring to you the stars of our show, all the way from the Windy City. The fabulous, the insurmountable, the incomparable, the mighty, mighty Dells. Ladies and gentlemen, let's give them a great big round of applause. Thank you very much, ladies and gentlemen. You know, we're mighty glad to be here today. And although we're the stars of the show, we know that that ain't all there is to it. Because behind every star, as behind every great man, there is a woman. And I want to tell you out there that if you are a man, you've got a woman. And I think you should take a little time out to salute that woman and give that woman a great big round of applause. She's sure. Große Gefühle im Radio Marabu Flashback, Thema Lieder mit Sprechstellen und wo ist das besser zu finden als beim Soul Dells waren das Give Your Baby a Standing Ovation, Zeit für Rollenspiele. Genau, ganz großes Kino im Kopf gibt's gleich mit Paul McCartney und Michael Jackson. The Girl is Mine und die Sprechstelle werden euch Fischer und Göbel, beziehungsweise in umgekehrter Reihenfolge Göbel und Fischer, einfach mal auf Deutsch vermitteln. Michael, lass uns deshalb nicht kämpfen, in Ordnung? Paul, ich hab dir doch gesagt, ich bin ein Liebhaber, kein Kämpfer. She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. Saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. She tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. She's mine. She's mine. No, no, no, she's mine. The girl is mine. Michael, we're not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Die Entwicklung der Sprechstelle am Beispiel von Michael Jackson. Erst der säuselnde Wettbewerb mit Paul McCartney um ein Mädchen und dann der düstere Horror von Thriller. Nicht zu vergessen das grelle Lachen. Jetzt im Marabu Flashback Lieder mit Sprechstellen, die große Janis Joplin. Auch sie hat in ihren Songs gesprochen, wie zum Beispiel hier in diesem Cry Baby. Sprechstellen im Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel. Das war Janis Joplin, Cry Baby. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen für Songs mit Sprechstellen, für Lieder mit Sprechstellen natürlich. Dann schreibt www.radiomarabu.de oder info@radiomarabu.de. Wir haben auf jeden Fall noch 85 weitere ausgewählt für die nächsten Sendungen wieder mit Sprechstellen. Einen haben wir aber noch. Diese Stunde geht zu Ende mit dem A und O, mit dem Alpha und Omega, denn bei diesem Song wird am Anfang und am Ende gesprochen. Dr. Hook und Cover of the Rolling Stone. I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers and we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we never know. It's the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for my mother? Yeah. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? That's a very, very good idea. I got a freaky old lady named a Cocaine Kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Not the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for our mother? Yeah. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? A little teenage blue-eyed groupies will do anything we say. We got a genuine Indian guru, he's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for my mother? Stone. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? On the cover of the Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Oh, yeah, on the cover.